Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat FSK auf 93,0 MHz und 1,4 im Kabel, zumindest wenn ihr in Hamburg wohnt. Und ja, die Sendung gibt es auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Und natürlich auch mal im Netz unter www.sundayservice.de. Eben gerade hörten wir Spectris. Die Band kommt aus Bristol, aus England und klingt schon so ein bisschen Richtung Shoegazer-Sound der ganz, ganz frühen Sorte, Richtung Spaceman 3 und artverwandtes Dying heißt das neueste Album der Band. Und ihr Song gerade, The Sky of All Places. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft die Woche vor Ostern, natürlich auch über die Osterfeiertage. Wir starten mit Dienstag, den 31. März. Da spielen Dark Horses, die kommen ebenfalls aus England, im Molotow. Die Band aus Brighton hier mit einem Song von einer etwas älteren Platte. Da heißt Radio vom Album Black Music. Is it safe? Is it safe? ein Song über das Radio. Immer schön eigentlich, ne? Vor allem, wenn ihr hier Radio hört und ich da sitze und das auch noch mache und moderiere. Radio hörten wir gerade von Dark Horses. Die Band spielt live am Dienstag, den 31. März im Molotow. Ebenfalls Dienstag sind Pentatones aus Leipzig in Hamburg zu Gast. Die Band hat gerade eben mit Ouroboros ihre neue zweite Platte veröffentlicht und tritt auf und präsentiert diese Platte am Dienstag in der Prinzenbar. Hier kommen sie mit The Beast. The Beast hörten wir von Pentatones und das Ganze gibt es live am nächsten Dienstag, den 31. März in der Prinzenbar. Am Donnerstag, den 2. April sind zu Gast im Übel und Gefährlich von Spar. Die Band hat schon so einige musikalische Metamorphosen durchgemacht, haben mal elektronisch geklungen, mal so ein bisschen krautrockig. Das aktuelle Album Street Life erschien im Herbst und ist eine ziemlich poppige, aber auch trotzdem repetitive Geschichte. Hier kommen sie mit Chain of Command. Chain of Command, das war ein Song von Spa. Ihr könnt die Herren live erleben. Im Übel und Gefährlich spielen sie am Donnerstag, den 2.4. Am gleichen Tag, ebenfalls in der gleichen Location, aber im kleinen Turmzimmer sind zu Gast Is Tropical. Die Band kommt aus London und hat immerhin schon mal in der Mongolei gespielt. Ihr müsst nicht so weit reisen, um sie zu sehen, sondern müsst nur mal vor die Tür gehen. Hier kommen Is Tropical mit einer Single. Crawl heißt diese. At night I crawl and sometimes fall with this thick skin. I'll talk your sins, the Egyptian strain. Is Tropical. Die Band aus London spielt live am Donnerstag, den 2.4. im Turmzimmer. Ebenfalls Donnerstag im Westwerk zu Gast ist Anthony Coleman. Das ist ein Musiker, ein Jazz-Improvisationsmusiker aus Brooklyn, New York, der schon mit vielen bekannten Leuten zusammengearbeitet hat aus der, sag ich mal, Avantgarde-Musikszene und seine Platten bei John Zorns Zadig-Label veröffentlicht. Er tritt auf, wie gesagt, am Donnerstag im Westwerk und von Ihnen hier ein ruhiges Klavierstück mit dem Titel Aioli. Thank you. Das war Anthony Coleman mit seinem Stück Aioli. Der New Yorker Pianist und Komponist spielt live im Westwerk am Donnerstag, den 2. April. Am Freitag dann im Übel und Gefährlich spielen auf Zugezogen Maskulin. Die haben ja gerade eine Platte darauf veröffentlicht, Alles brennt betitelt. Ziemlicher Krawall-Hip-Hop ist darauf zu hören. Und hier kommen sie mit dem Titel Song Alles brennt, Zugezogen Maskulin. Warum seid ihr so angespannt? Wir haben doch gerade erst angefangen. ZM Gang, unsere Double Cups sind Schillingsbecher. Denn wir bringen euch das Feuer, ihr Höhlenrapper. Alles in uns brennt, in euch brennt, in uns brennt. Ihr seid keine Fans, wir sind eine Gang. Alles in uns brennt, in euch brennt, in uns brennt. Ihr seid keine Fans, wir sind eine Gang. Alles brennt, zumindest wenn zugezogen maskulin auf der Bühne stehen. Das tun sie am Freitag, den 3.4. im Übel und Gefährlich. Was fehlt noch hier bei der Konzertübersicht beim Sunday Service? Klar, unser Konzerttipp der Woche. Der findet statt am Sonntag im Hafenklang. Dort treten auf The Monochrome Set. Man and something wicked cometh. You can hear the battering of tiny hooves. Excuse me, are you one of us? Excuse me, are you one of us? Beasts slide together, beauties talk about it. Literary looters shout it from the roofs. Excuse me, have you voted yet? Excuse me, have you voted yet? adorn. Hope burns once more. Just put your cross down on this floor. And admirals and wing commanders singing. You can smell the ectoplasm in the air. Excuse me, are you one of us? Excuse me, are you one of us? Radiance is blinding, stars are all aligning, shattering and flattering and scattering hair. Excuse me, have you voted yet? Excuse me, have you voted yet? Above the dawn, hope burns once more. Just put your cross down on this floor. Apollo in their armor of confusion. The muse of the illusion is an empty shell. Excuse me, are you one of us? Excuse me, are you one of us? Truth or dust, lust and glass, fast and slow, show and tell. Excuse me, have you voted yet? Excuse me, have you voted yet? Above the dawn, hope burns once more. Just put your cross down on this floor. Above the dawn, hope burns once more. Just put your cross down on this floor. Ja, immer noch tolle Band, wie ich finde. The Monochrome Set hier zu hören gewesen mit ihrem Song Ice Man und das Ganze von ihrem neuesten Album. Und das trägt den Titel Spaces Everywhere. The Monochrome Set sind schon seit über 35 Jahren im Musikbusiness drin und klingen aber trotzdem ganz frisch und unverbraucht, als ob die Band aus einem jungen Brunnen kommen würde. Bit nennt sich Kopfgitarrist und Songschreiber dieser Band. Und er hat sie 78 gegründet, damals noch in den Zeiten von Punk und Post-Punk, haben sich gedacht, wir machen was ganz anderes und haben eher eigentlich, sage ich mal, avantgardistischen Pop gemacht mit Jangle-Gitarren, strangen Texten und ja, irgendwie waren die auch nie so richtig erfolgreich, aber nur Kritikerlieblinge. Dann gab es das Aus 85, dann die Reformierung 1990, dann wieder 8 Jahre später das Aus und dann nach 10 Jahren Pause 2008 die dritte Reinkarnation von The Monochrome Set, die es bis heute gibt. Und wie gesagt, ganz frisches Album dabei, Spaces Everywhere. Und The Monochrome Set spielen live am Sonntag, den 4. Quatsch, am Sonntag, den 5. April im Hafenklang. Und zwar oben im Goldenen Salon. Das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier ein weiterer Song von dieser tollen Band aus London. Oh, You're Such a Star. She threw her childhood out the wall into a 1,000 puddle splash. She did not need this thing at all, the little teddy bear trash. This grandmother told her nothing, this young lover showed her chains. She did not want to feel the aching of their growing up. Into rivers, into an empty grave to throw. She did not share the joyous vision of a sculpture in the snow. She made a suit of shining iron with symbols etched into the face. She will be first and last to start and run and 18, ever immortal, dancing on the beams of light. Sing me my song, here it comes again, the rapture of the night. Burn up, come on baby, burn up, do it on the radio. Turn it up, come on baby, turn it up, here she comes and there she goes. Oh, you're such a star. Das waren The Monochrome Set. Bit und seine Mitstreiter spielen live am Sonntag, den 5. April im Goldenen Salon im Hafenklang. Und das ist Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. The Monochrome Set mit einer neuen Platte im Gepäck. Die heißt Spaces Everywhere, von der auch die beiden gerade gehörten Songs und sicherlich für alle Freunde der gepflegten Popmusik ein Pflichttermin. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. So viel ist nicht los jetzt über Ostern, aber ich denke mal so ein, zwei Sachen auf jeden Fall für jeden von euch dabei. Weiter geht's mit The Nathaniel Fregoso. Das ist der Frontman von The Blood Arm. Die kommt eigentlich aus Los Angeles, aber er selbst hat gedacht, Berlin ist viel cooler als L.A., hat dort seine neuen Zelte aufgeschlagen und eine Band gegründet, die nennt sich The Bountiful Hearts. Da gab es schon, glaube ich, letztes Jahr eine Platte. Jetzt davon hier nochmal ein Song für euch. Oh Baby. walking at night, walking down the streets, I hope to learn so I can discern what is way beneath the sin. Dusty gray noise, I can always hear it way too well. It's like a shell. What to do to make it break? I know that it takes time, longer each time. It grows slowly but surely, giving me signs so I can draw my secret map. Das war Musik aus Polen mit der Band Christin. Die sind eigentlich beeinflusst so ein bisschen von den späteren, ja, 90er Jahren Post-Rock aus Chicago und auch so Math-Rock-Geschichten. So ganz konnte ich es nicht umsetzen. The Secret Map heißt eine aktuelle EP von ihm mit 5 Songs drauf. Naja, die sind alle einen Tick länger, also schon fast so eine Mini-LP könnte man sagen. The Secret Map, auch der Song gerade eben hier von der, ja, polnischen, ja, auch so ein bisschen Jazz-Avantgarde angehauchten Band. City of Ships als nächstes. Die klingen einen Tick lauter auf ihrem Album Ultra Luminal. Hier ihr Song The Light You Stole. Das waren gerade eben, na, wie hießen sie noch, City of Ships, eine Spur lauter, was die Gitarren betrifft. Und die haben gerade eine Platte rausgebracht, Ultra Liminal betitelt davon. Der Song The Light You Stole. Die nächste Band, ein Quintett, Ein Quartett aus Irland, Raglans nennen sie sich, veröffentlichen demnächst ein Album im April. Ihr Debütalbum, das gibt's glaube ich schon. Oder doch? Nee, das wird es sein. Daraus schon mal für euch hier eine Single, White Lightning. All I do is wait for you, because the blood curls to say goodbye underneath my skin, where you crawl to places I can never find.